Kam eben per Post und ist an dich adressiert, Erster. Von wem? Kein Absender. Sieht sehr nach einer weiblichen Handschrift aus. Nun mach ihn schon auf. Und? Lieber Justus, lieber Peter, lieber Bob. Wir haben schon eine ganze Weile nichts voneinander gehört, aber wir vertrauen einander doch, oder? Das müsst ihr jetzt nämlich mir vertrauen. Am besten geht ihr zu mir nach Hause und redet mit meinem Vater. Er wird ziemlich sauer auf mich sein. Bestimmt erinnert er sich an euch und wird euch deshalb erzählen, was los ist. Ich werde, nachdem ich diesen Brief abgeschickt habe, etwas tun, das ihm nicht gefallen wird. Ich weiß, wonach das alles aussehen wird, aber glaubt mir, ich bin nicht die Böse in diesem Fall. Ich würde euch gern erzählen, was los ist, aber nur euch. Ich brauche eure Hilfe. Alleine schaffe ich das nicht. Wir müssen uns treffen. Ich erwarte euch morgen, also Mittwoch um 14 Uhr. Eure Barbara. Barbara? Das ist ja ein Ding. Sie braucht also unsere Hilfe. Allerdings schreibt sie nichts davon, wo sie uns erwartet. Ja. Seltsam. Da ist noch etwas in dem Umschlag. Ach. Hier, seht euch das an, Kollegen. Ja, aber was ist denn das?